The music from the dark side. Bei uns geht's jetzt weiter mit Zwermaschinen und Bierlight auf Darkseo Radio. The music from the dark side. Heute ist Freitag, der 18.01.2019. Es ist 14.36 Uhr. Hi, this is Jean Adrie from Faceless Orphans, and you're listening to Darkseo Radio, Germany. Deutschland ist wunderbar! Bei uns geht's jetzt weiter mit Falling Down the Graves von den Faceless Orphans. We'll be right back. geht's jetzt weiter mit Dominikus und Nebel. Es ist 14.42 Uhr, ihr hört Dark Zero Radio. The music from the dark side. Erleuchtet mir den Weg, irgendwo zwischen Stadt und Moor, seh ich seichte Nebelschwaden, führe mich in die Einsamkeit, führe mich in mein Herz. Folge ich dem kalten Nebel, weist an mir den Weg zu dir. Leuchtend leise ich deine Gestalt, du spielst mit mir. Deine Schleier tanzen im Wind, der Geruch feuchter Erde singt. Führe mich in die Einsamkeit, führe mich in mein Herz. Folge ich dem kalten Nebel, weist an mir den Weg zu dir. Es ist nicht weit zum Wald, ich sehe einen Stern. Verwirrt suche ich nach dir, du läufst vor mir fort. Du bist der Geist der Vergangenheit, den ich verlor. Der Dunkelheit, die Vergabe in Vergessenheit. Führe mich in die Einsamkeit, führe mich in mein Herz. Folge ich dem kalten Nebel, weist auf mir den Weg zu dir. Führe mich in die Einsamkeit, führe mich in mein Herz. Folge ich dem kalten Nebel, weist an mir den Weg zu dir. Im Rauschen des Windes dein Gesang, ich folge dir. Vertraue dir meine Seele an, denn du bist hier. Was wurde aus meinem Traum? Hände greifen aus dem Moor nach mir. Ist dies der Weg zu dir, der Weg zu dir? Führe mich in die Einsamkeit, führe mich in mein Herz. Folge ich dem kalten Nebel, weist an mir den Weg zu dir. Music from the dark side. Weiter geht's mit Front Angel und Energievampire. Es ist 14.46 Uhr, heute ist der 18.01.2019 und hört Dark Zero Radio. Vergisst man nicht, Energievampire rauben Kraft. Anschluss geht es weiter mit Division of Blue und Zeitmaschine. Ihr seid bei Dark Zero Radio. The music from the dark side. Die Zeitmaschine. Sound Candy mit Rise of the Drum Machines. geht's weiter mit Seelenkrank und Meister der verbotenen Träume. This is the rise of the drum machines. Humans attacked by aliens and beings. The earth is quaking. Also now the synthesizers awaken. Revolution. Evolution. Revolution. This is the rise of the drum machines, of the drum machines. Revolution, evolution. This is the rise of the drum machines, of the drum machines. Meister der verbotenen Träume von Seelenkrank. Im Anschluss geht weiter mit Wien Wien Nation auf Darkseo Radio. Es ist 14.58 Uhr. Nice. wird Ihnen bestimmt nicht wehtun. Ihr seid bei Dark Zero Radio. The music from the dark side. Ihr hört jetzt VNV Nation, danach geht es weiter mit Blutengel, Scorboot und Project Pitchfork, Frontline Assembly, Das Ich und so weiter und so weiter. A stranger in a stranger. searching for answers among the neon lights. It's a beautiful dream. It's a beautiful life. It's just a reflection, a world that must survive. We're children of the past. We'll look beyond today, designing the present. So when is the future? We live in a dream, keeping visions alive. It's just a reflection, a world that never dies. The image we create, our image we design. It's a beautiful life. So when is the future? Ihr hört jetzt Runaway vom Blutengel bei Darkseer Radio. The music from the dark side. Es ist 15.08 Uhr. We'll be right back. Im Anschluss hört ihr einen 80er Klassiker, und zwar hört ihr Propaganda mit Dr. Mabuse in voller Länge, ohne Werbung und in Farbe. Ihr seid bei Daxiro Radio. Why does it hurt when my heart misses the beat? dreams and fanatical needs. He's buying them all with cash. Assembly mit Konflikt bei Darkseer Radio. The music from the dark side. Willkommen zu Hause bei Darkseer Radio. Willkommen zu Hause. Project Pitchfork mit Souls und der Titel ist von 1993. Ihr seid bei Dark Zero Radio. The music from the dark side. We'll be right back. from the dark side. Ihr hört jetzt Kaputt mit Andy Körber und es ist 15.31 Uhr und ihr hört Daxio Radio. Geht es weiter mit Das Ich und Kannibale. Ihr hört Daxio Radio. Ich mach dich krank, du machst mich krank, wir kränken uns. Ihr hört jetzt Zero Overdose mit G in der Originalversion. Ich verabschiede mich heute mal. Ihr hört Daxio Radio. The music from the dark side. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Heute ist der 18.01.2019. Bis zum nächsten Mal. fiction to be a dark religion. But she can't see that I